Ja, sechstes Kapitel heißt Raus aus der Bratpfanne, rein ins Feuer. Bilbo war den Orks entwischt, aber er wusste nicht, wo er war. Er hatte Kapuze, Mantel, Verpflegung und Pony verloren. Seine Knöpfe waren weg und seine Freunde auch. Er marschierte und marschierte, bis die Sonne im Westen unterging hinter den Bergen. Ihre Schatten fielen über Bilbos Weg und er schaute zurück. Dann schaute er vorwärts und sah nur noch Bergketten und Hänge, die sich zu den Tälern neigten, und gelegentlich sah er auch fern, weite Ebenen durch die Bäume schimmern. Donnerwetter, rief er aus. Mir scheint, ich bin schon auf der anderen Seite der Nebelberge. Wo in aller Welt mögen Gandalf und die Zwerge sein? Ich kann nur hoffen, dass sie sich nicht mehr da hinten in den Klauen der Orks befinden. Er marschierte weiter, aus dem kleinen Hochtal hinaus, über den Bergrand hinweg und den jenseitigen Hang hinab. Aber während der ganzen Zeit wurde ein sehr unangenehmer Gedanke immer stärker in ihm. Er überlegte, ob er nicht als Besitzer des Zauberringes in die furchtbaren Stollen und Gänge zurückkehren müsste, um seine Freunde zu suchen. Gerade hatte er sich zu der Ansicht durchgekämpft, dass dies seine unumgängliche Pflicht sei. Er fühlte sich ganz elend bei diesem Gedanken. Da hörte er Stimmen. Bilbo hielt an und lauschte. Es klang nicht nach Orks. Also kroch er vorsichtig weiter. Er befand sich auf einem steinigen Pfad, der sich in das Tal hinabschlängelte und der linke Hand von einer Felswand flankiert war. Auf der anderen Seite fiel der Boden ab und es gab unterhalb des Pfades kleine Schluchten, über deren Rand Büsche und niedrige Bäume hingen. In einer dieser Schluchten hörte er unter dem Gebüsch jemanden reden. Lautlos kroch Bilbo näher und plötzlich sah er zwischen zwei großen Felsbrocken einen Kopf mit einer roten Kapuze drüber. Es war Balin auf Ausguck. Am liebsten hätte unser Hobbit in die Hände geklatscht und vor Freude losgeschrien, aber er tat es nicht. Noch immer trug er einen Ring am Finger, denn er fürchtete, auf etwas Unerwartetes und Unerfreuliches zu stoßen. Und nun sah er, dass Balin ihn geradewegs anschaute und ihn nicht bemerkte. »Die werden ganz schön überrascht sein«, dachte er, und als er in die Büsche am Rand der Schlucht kroch. Unten stritt Gandalf mit den Zwergen. Sie besprachen alles, was in den Stollen mit ihnen geschehen war, stritten und überlegten, was nun geschehen müsste. Die Zwerge brummten und Gandalf sagte, dass sie keinesfalls ihre Reise fortsetzen und Mr. Beutlin in den Händen der Kobolde lassen können. Sie müssten herausfinden, ob er noch lebt oder tot war, und sie müssten unbedingt versuchen, ihn zu retten. »Schließlich ist er mein Freund«, sagte der Zauberer, »und gewiss kein schlechter Kerl. Ich fühle mich verantwortlich für ihn. Ach, wenn ihr ihn nur nicht verloren hättet.« Die Zwerge brummten, warum Gandalf den Hobbit überhaupt mitgenommen hätte, warum er nicht bei ihnen geblieben und bei seinen Freunden ordentlich gefolgt wäre und warum der Zauberer nicht jemand mit mehr Verstand ausgesucht hätte. »Bisher hat er uns mehr Verdruss als Nutzen gebracht«, sagte einer. »Wenn wir jetzt noch einmal in diese scheußlichen Stollen hinein müssen, um ihn zu suchen, dann zum Henker mit ihm. Das ist meine Meinung.« Gandalf antwortete ärgerlich, »Ich war es, der ihn mitnahm, und ich bringe keine Leute mit, die nichts taugen. Entweder helft ihr mir, ihn zu suchen, oder ich gehe und lasse euch in der Klemme sitzen, und ihr könnt zusehen, wie er wieder herauskommt. Wenn wir ihn wiederfinden, werdet ihr Dankeschön sagen, noch ehe das Unternehmen zu Ende ist. Warum bloß habt ihr ihn fallen lassen, Dori?« »Ihr hättet ihn auch fallen lassen«, sagte Dori, »wenn plötzlich ein Ork von hinten aus der Finsternis eure Knie geschnappt, euch ein Bein gestellt und in den Hintern getreten hätte.« »Aber warum habt ihr ihn dann nicht wieder aufgepackt?« »Lieber Himmel, ihr könnt fragen. Überall fochten und bissen die Orks im Dunkel, jeder fiel über irgendwen und irgendwas. Beinahe hättet ihr meinen Kopf mit Glamdring abgehauen und Thorin stach hier und dort und überall mit Orkrist herum. Dann ließt ihr auf einmal einen Blitzstrahl dazwischen fahren und wir sahen die Orks brüllend zurückrennen. Ihr rieft, folgt mir alle nach und verflixt. Es hätten euch auch alle folgen sollen, wir dachten das jedenfalls. Zum Abzählen blieb keine Zeit, wie ihr ganz gut wisst. Oder wolltet ihr abzählen, als wir zwischen den Torwachen hindurch preschten, raus aus dem unteren Tor und Kopf über Kopf unter bis hierher? Und hier sind wir jetzt, und ohne den Meisterdieb, verwünscht noch einmal.« »Und hier ist auch der Meisterdieb«, sagte Bilbo und kam in ihre Mitte hinuntergestapft, wobei er den Ring vom Finger gleiten ließ. Donnerwetter, wie sie da aufsprangen. Sie schrien vor Überraschung und schließlich auch vor Erleichterung, alle durcheinander. Gandalf war ebenso erstaunt, aber wahrscheinlich mehr erfreut als die anderen. Er rief Balin und sagte ihm, was er von einem Ausguckmann hielt, der die Leute ohne Warnung gleich zu ihnen hereinspazieren ließ. Indessen stieg die Achtung der Zwerge vor Bilbo, durch diese Geschichte ganz außerordentlich. Wenn sie bisher noch immer gezweifelt hatten, dass er wirklich ein Meisterdieb erster Klasse war, Gandalf Borten zum Trotz, so zweifeln sie nun nicht länger daran. Am meisten war Balin überrascht. Aber nicht nur Balin. Jeder sagte, dass es ein ausnehmend geschickter Streich war. Bilbo war sehr zufrieden, dass man ihn so lobte. Innerlich lachte er, sagte aber nichts über den Ring. Und als sie ihn fragten, wie er es geschafft habe, antwortet er: »Oh, ich bin nur vorwärts gekrochen, wisst ihr, sehr vorsichtig natürlich und ganz lautlos.« »Wirklich gut, denn bisher ist nicht einmal eine vorsichtige und leise Maus unter meiner Nase weggehuscht, ohne dass ich sie bemerkt hätte«, sagte Balin. »Ich ziehe meine Kapuze vor euch.« Und das tat er dann auch. »Balin, zu euren Diensten«, sagte er. »Euer Diener, Mr. Beutlin«, entgegnete Bilbo. Dann wollten sie alles über seine Abenteuer hören, alles, seit sie ihn verloren hatten, und er setzte sich nieder und erzählte seine Erlebnisse von hinten bis vorne, ausgenommen die Geschichte von dem Ring. Nicht gerade jetzt, dachte er. Sie waren besonders an dem Rätselkampf interessiert und schauderten bei der Beschreibung Gollums. Und dann fiel mir keine andere Frage ein, als er so dicht neben mir saß, endete Bilbo, und ich sagte: »Was ist in meiner Tasche?« Und das konnte er dreimal nicht erraten. Da sagte ich: »Wie steht's mit eurem Versprechen? Zeigt mir den Weg hinaus.« Aber er kam an und wollte mich töten, und ich rannte weg und fiel hin, und er verlor mich im Dunkeln. Dann folgte ich ihm, denn ich hörte ihn mit sich selbst reden. Er dachte, in Wirklichkeit würde ich den Weg doch kennen, und so ging er den richtigen Weg entlang. Und dann setzte er sich in den Eingang, und ich konnte nicht vorbei. Da sprang ich über ihn hinweg und kam und rannte zum Tor hinunter.« »Und die Wachen?«, fragten sie. »Waren keine Wachen da?« »Oh ja, massenweise. Aber ich legte sie herein. Dann blieb ich in der Tür hängen, die nur einen Spalt offen war, und verlor Dutzende von Knöpfen dabei«, sagte er und blickte traurig an seinen zerrissenen Kleidern herab. »Aber ich habe mich richtig durchgequetscht, und hier bin ich nun.« Die Zwerge betrachteten ihn mit einem ganz neuen Respekt, als er davon sprach, wie er die Wachen hereingelegt hatte, wie er über Gollum hinweggesprungen war und sich durchgequetscht hatte, als ob das gar nicht sehr schwer und aufregend gewesen wäre. »Was habe ich euch gesagt?«, meinte Gandalf lachend. »An Mr. Beutlin ist mehr dran, als ihr denkt.« Unter seinen buschigen Augenbrauen jedoch sandte er Bilbo einen seltsamen Blick zu, während er dies sagte, und der Hobbit überlegte, ob Gandalf verraten habe, was er wohlweislich ausgelassen hatte. Dann musste Bilbo selbst einige Fragen stellen, denn obgleich den Zwergen gerade alles von Gandalf erklärt worden war, hatte der Hobbit es doch nicht mit angehört. Er wollte wissen, auf welche Weise der Zauberer wieder aufgetaucht und wo sie nun alle waren. Dem Zauberer, um die Wahrheit zu sagen, kam es durchaus nicht ungelegen, seine Gescheitheit noch einmal zu beweisen. Und so berichtete er Bilbo, dass ihm sowohl als auch Elrond die Gegenwart übler Orks in diesen Teilen des Gebirges durchaus bekannt gewesen wäre. Aber ihr Haupttor befand sich früher an einem ganz anderen Pass, an einem Pass, über den zu reisen viel leichter war, so dass die Orks oft genug Leute aufgriffen, die sich in der Nähe ihrer Türen übernachteten. Offensichtlich hatte man deshalb diesen Weg aufgegeben und die Orks mussten den neuen Eingang gerade auf jener Passhöhe angelegt haben, über die die Zwerge gekommen waren. Kürzlich erst, denn dieser Pass war bisher ganz sicher gewesen. »Ich muss einmal sehen, ob ich nicht einen mehr oder weniger netten Riesen finde, der den Sack dort wieder zumacht«, sagte Gandalf, »oder es gibt bald überhaupt keinen Weg mehr über das Gebirge.« Kaum hatte Gandalf Bilbos Schrei gehört, als er auch schon begriff, was da vor sich ging. Mit dem Blitz, der die nach ihm greifenden Orks niederstreckte, hatte er sich in den Spalt gezwängt, gerade als er zuschnappte. Er folgte den Treibern und ihren Gefangenen bis zur großen Halle, und dort setzte er sich nieder und zauberte so gut, wie er es in der Finsternis überhaupt konnte. »Es war ein heikles Geschäft«, sagte er. »Anzünden und nichts wie weg.« Aber Gandalf hatte sich natürlich ganz besonders mit Feuer- und Lichtzaubereien beschäftigt. Selbst der Hobbit hatte niemals die zauberhaften Feuerwerke auf den Mitsommernachtsgesellschaften des alten Tuck vergessen, wie ihr euch erinnert. Den Rest wissen wir schon, ausgenommen, dass Gandalf über die Hintertür genau Bescheid wusste, jenen unteren Ausgang, an dem Bilbo seine Knöpfe verlor. Dies untere Tor war übrigens jedermann wohl bekannt, der mit diesen Gegenden des Gebirges vertraut war. Aber es bedurfte eines Zauberers, damit man in den unterirdischen Gängen den Kopf nicht verlor und die rechte Richtung fand. »Dieses Tor bauten sie vor vielen Jahren«, sagte er, eines Teils, um einen Fluchtweg zu besitzen, falls einmal einer gebraucht wurde. Andernteils benutzten sie es als Ausfalltor in die Länder auf der anderen Seite, in die sie nachts noch immer einfallen, wo sie großes Unheil stiften. Niemals ist es unbewacht und niemand ist es bisher gelungen, dieses Tor ein für allemal zu sperren. Jetzt werden sie es doppelt bewachen, bemerkte Gandalf lachend. Auch die anderen lachten. Recht betrachtet hatten sie zwar viel verloren, aber sie hatten den großen Ork getötet und viele andere Kerle auch und schließlich waren sie entkommen. Man konnte also sagen, dass sie doch das Bestmögliche erreicht hatten. Aber der Zauberer rief sie zu vernünftigen Überlegungen zurück. Jetzt, da wir ein wenig ausgeruht sind, müssen wir sofort aufbrechen, sagte er. Sie werden zu Hunderten hinter uns her sein, wenn erst die Nacht kommt, und die Schatten werden schon länger. Sie können unsere Fährten noch nach Stunden riechen. Wir müssen also etliche Meilen hinter uns bringen, ehe es dämmert. Wenn das Wetter gut bleibt, haben wir ein wenig Mondlicht, und das kann man Glück nennen. Nicht, dass die Orks das Mondlicht scheuen, aber es wird uns helfen, uns besser zurechtzufinden. Oh ja, antwortete der Zauberer auf einige weitere Fragen des Hobbits. Drinnen in den Orkgängen verliert man den Sinn für die Zeit. Heute ist Donnerstag und es war Montag, Nacht oder Dienstagmorgen, als wir gefangen wurden. Wir sind viele Meilen gelaufen und mitten durch das Herz des Gebirges gekommen. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ein schönes Stück haben wir dabei abgeschnitten. Aber wir sind nun nicht an jener Stelle, an die unser Passweg uns gebracht hätte. Wir sind zu weit nördlich herausgekommen und haben eine nicht sehr angenehme Gegend vor der Nase. Außerdem sind wir hier noch sehr hoch oben. Los, jetzt müssen wir weiter. »Ich bin so schrecklich hungrig«, klagte Bilbo, der plötzlich gewahr wurde, dass er seit der vorigen Nacht nicht mehr gegessen hatte. »Denk bloß, was das für ein Hobbit heißt. Sein Magen fühlte sich ganz leer und schlaff an und seine Beine waren richtig weich, jetzt da die Aufregung vorüber war.« »Ich kann es nicht ändern«, sagte Gandalf, »es sei denn, ihr fragt die Orks höflich, ob sie euch das Pony und euren Verpflegungssack zurückgeben wollen.« »Oh nein, vielen Dank«, entgegnete der Hobbit. »Gut also, wir müssen uns den Gürtel enger schnallen und weitertrotten, oder wir werden zu Hackfleisch gemacht und das dürfte in jedem Fall schlimmer sein, als selbst keines haben.« Als sie so marschierten, blickte Bilbo nach allen Seiten, ob nicht etwas Essbares zu finden wäre. Aber die Brombeeren standen gerade erst in der Blüte, Nüsse gab es natürlich auch nicht, nicht einmal Weißdornbeeren. Er knabberte ein bisschen Sauerampfer, trank aus einem kleinen Gebirgsbach, der den Weg kreuzte, und aß drei wilde Erdbeeren, die er am Ufer fand. Aber das half nicht viel. Sie marschierten und marschierten. Der holprige Pfad verschwand, die Büsche und das hohe Gras zwischen den Felsbrocken, die von Kaninchen abgefressenen Rasenflecke, der Thymian, der Salbei, der Majoran und die gelben Felsenrosen, alles blieb zurück und plötzlich standen sie hoch oben an einem breiten, steilen Hang aus losem Geröll, dem Überbleibsel eines Erdrutsches. Als sie mit dem Abstieg begannen, rollten Schutt und Kiesel unter ihren Füßen weg. Bald kamen krachend die größeren Gesteinsbrocken hinterher und rissen andere Stücke mit. Überall unter ihnen glitt und rollte es. Felsklötze wurden angestoßen und auf die Reise geschickt. Sie krachten mit wehenden Staubfahnen und tosendem Lärm hinunter. Es dauerte nicht lange und der ganze Hang über ihnen und unter ihnen schien in Bewegung geraten zu sein. Sie rutschten mit, fielen aufeinander und das alles geschah in einem furchtbaren Tohuwabohu von scheppernden, rutschenden, krachenden Steinen, Schutt und Geröll. Die Bäume unten retteten sie. Sie schlitterten nämlich bis zum Rand eines Kiefernwaldes, der von den tief unten gelegenen dunklen Talwäldern bis zum Steilabfall hinaufreichte. Einige fanden Halt an den Stämmen und schwangen sich in die unteren Zweige, andere, wie der kleine Hobbit, fanden hinter einem Baum Schutz gegen den Steinschlag. Bald war die Gefahr vorbei, der Bergrutsch hatte aufgehört und es war nur noch ein letztes schwaches Aufkrachen zu vernehmen, wenn die schwersten Brocken des aufgestörten Gesteins tief unten durch das Farnkraut und über die Kiefernwurzel rumpelten und wirbelten. »Schön, das hat uns ein gutes Stück weitergebracht«, sagte Gandalf, »und selbst Orks, die hinter uns her sind, durften Mühe haben, hier leise herunterzukommen.« »Das nehme ich auch an«, brummte Bombur, »aber sie werden es nicht schwer finden, uns ein paar Bumser auf den Kopf tanzen zu lassen.« Die Zwerge und mit ihnen Bilbo fühlten sich keineswegs wohl. Sie rieben ihre zerschundenen und zerschlagenen Beine und Füße. »Unsinn, wir müssen uns sofort seitwärts wenden, weg vom Steinschlag, und wir müssen uns beeilen.« Die Sonne war längst hinter den Bergen verschwunden. Schon wurden die Schatten tief, obgleich man durch die Bäume und über die Wipfel der tiefer stehenden Kiefern hinweg weit in die Ferne den Abendschein auf den Ebenen jenseits sehen konnte. So rasch es ihnen möglich war, humpelten sie die sanften Hänge eines Kiefernwaldes hinunter, einen schräg laufenden Pfad entlang, der geradewegs nach Süden führte. Zuweilen durchquerten sie ein richtiges Meer von Farnkräutern, deren hohe Wedel bis über Bilbos Kopf ragten. Zuweilen wanderten sie völlig lautlos über einen dicken Teppich von Kiefernadeln. Und während der ganzen Zeit wurde die Waldesdämmerung immer schwerer und die Waldesstille immer tiefer. An diesem Abend wehte kein Lüftchen, so dass nicht einmal das leiseste Seufzen in den Baumkronen zu hören war. »Müssen wir immer noch weiter?« fragte Bilbo, als es so dunkel geworden war, dass er gerade noch Thorins Bart neben sich fliegen sah, und so still, dass ihm das Atmen der Zwerge wie ein lautes Blasen vorkam. »Meine Zehen sind wund und krumm, meine Beine tun weh und mein Magen beutelt sich wie ein leerer Sack.« »Noch ein bisschen weiter«, sagte Gandalf. Das bisschen kam ihnen wie ein halbes Weltalter vor, aber dann gelangten sie plötzlich an einen offenen Fleck, wo keine Bäume wuchsen. Der Mond war aufgegangen und schien auf die Lichtung herab. Irgendwie kam es allen vor, als ob es kein guter Platz wäre, obgleich nichts Verdächtiges zu sehen war. Plötzlich hörten sie unten am Hügel ein Heulen, ein langes, schauerliches Heulen. Es wurde von einem anderen Geheul an ihrer rechten Seite beantwortet, ihnen schon ein gutes Stück näher gerückt, und dann von einem, das von links ganz aus der Nähe kam. Es waren Wölfe, die den Mond anheulten, Wölfe, die sich versammelten. Zu Hause, in der Nähe von Mr. Beutlins Höhle, gab es keine Wölfe. Aber Bilbo kannte das Heulen. Er hatte es oft genug in Geschichten beschrieben gefunden. Einer seiner älteren Vettern, einer von der Tuck-Seite, der ein großer Weltreisender war, ahmte es zuweilen nach, um ihn zu erschrecken. Es aber aus dem finsteren Wald unter dem weißen Mondlicht zu hören, das war zu viel für Bilbo. Selbst Zauberringe nützten nicht viel bei Wölfen, besonders nicht bei jenem üblen Pack, das im Schatten des von Orks besetzten Gebirges lebte, jenseits der Einödgrenze an den Ufern des Unbekannten. Wölfe dieser Art wittern schärfer als Orks. Um euch zu fangen, brauchen sie euch nicht erst zu sehen. »Was sollen wir machen? Was sollen wir bloß machen?« schrie Bilbo. »Den Orks entwischt, um von den Wölfen geschnappt zu werden«, rief er, und es wurde zu einem Sprichwort, obgleich wir heute bei ähnlich unangenehmen Situationen sagen, »raus aus der Bratpfanne, rein ins Feuer«. »Hinauf in die Bäume, rasch«, befahl Gandalf, und sie rannten zu jenen Bäumen am Rand der Lichtung, die niedrige Äste besaßen oder so schlank waren, dass man sie leicht erklettern konnte. Sie fanden sie schneller als jemand sonst, das könnt ihr euch vorstellen, sie kletterten so hoch hinauf, wie sie es den Ästen gerade noch zumuten konnten. Ihr würdet laut gelacht haben, aus sicherer Entfernung, wenn ihr die Zwerge mit ihren herabbaumelnden Bärten in den Bäumen hättet hocken sehen, wie alte, übergeschnappte Herren, die sich wie Schulbuben benahmen. Fili und Kili saßen in der Krone in einer hohen Lärche, die wie ein enormer Weihnachtsbaum aussah. Dori, Nori, Uri, Oin und Gloin saßen ein wenig bequemer in einer stämmigen Kiefer mit regelmäßigen, in Zwischenräumen wie Speichen herausragenden Ästen. Bifur, Bombur, Bofur und Thorin saßen in einer anderen Kiefer. Dwalin und Balin hatten eine hohe Tanne erklettert, die nur wenige Äste besaß, und nun versuchten sie, einen Sitzplatz im Grün des Wipfels zu finden. Gandalf, der ein gutes Stück größer war als alle anderen, hatte einen Baum gefunden, in den keiner hätte klettern können, eine mächtige Kiefer, die genau am Rand der Lichtung stand. Er war fast ganz verborgen im Astwerk, aber als er nun herausspähte, hättet ihr sehen können, wie seine Augen im Mondlicht schimmerten. Und Bilbo? Er konnte überhaupt auf keinen Baum hinauf und hüpfte von Stamm zu Stamm wie ein Kaninchen, das ein Loch verloren hat und hinter dem ein Hund her ist. »Ihr habt schon wieder den Meisterdieb verloren«, sagte Nori zu Dori und schaute hinab. »Auf meinem Rücken kann ich nicht immer Meisterdiebe spazieren tragen«, sagte Dori. »Stollen hinunter und Bäume hinauf, für wen haltet ihr mich eigentlich? Bin ich ein Gepäckträger?« »Er wird gefressen, wenn wir nichts unternehmen«, sagte Thorin, denn das Heulen kam jetzt von allen Seiten näher und näher. »Dori«, rief er, denn Dori saß zu unterst in dem besten Kletterbaum, »rasch, gebt Mr. Beutlin die Hand.« In Wirklichkeit war Dori, trotz seiner Brummerei, ein prächtiger Bursche. Doch der arme Bilbo konnte seine Hand nicht erreichen, selbst als Dori bis zum untersten Ast geklettert war und seinen Arm, soweit es nur irgend ging, hinunterstreckte. Dori kletterte also ganz vom Baum herunter und ließ Bilbo sich auf seine Schultern stellen. Gerade in diesem Augenblick jagten die Wölfe heulend auf die Lichtung. Hunderte von Augen starrten unsere Gesellschaft mit einem Mal an. Aber Dori ließ Bilbo nicht im Stich. Er wartete, bis der Hobbit von seinen Schultern in die Zweige geklettert war, und dann sprang er hinterher. Gerade zur rechten Zeit. Ein Wolf schnappte nach seinem Mantel, als er sich aufschwang, und beinahe hätte er ihn erwischt. Es verging keine Minute, da lungerte auch schon das ganze Pack jaulend um den Baum, sprang am Stamm hoch, die Augen glühten und die Zungen hingen heraus. Aber selbst die wilden Warge, so wurden die üblen Wölfe von dieser Seite der Einödgrenze genannt, können nicht auf Bäume klettern. Eine Zeit lang war man in Sicherheit. Glücklicherweise war es warm und nicht windig. Es ist nicht sehr angenehm, wenn man längere Zeit in einem Baum sitzen muss, aber in Kälte und Wind erst mit Wölfen, die unten rundherum auf einen warten, sind Bäume eine ganz besonders unangenehme Sitzgelegenheit. Diese Lichtung war augenscheinlich ein Versammlungsplatz der Wölfe. Immer noch kamen neue an. Sie ließen Wachen am Fuß des Baumes zurück, in dem Dori und Bilbo saßen. Dann schnüffelten sie umher, bis sie alle anderen Baumverstecke ausgemacht hatten. Diese bewachten sie ebenfalls, während der Rest hunderte und hunderte Wölfe, schien es zu sein, abzog und sich zu einem großen Kreis in der Mitte der Lichtung niederkauerte. Genau in der Mitte des Kreises lag ein mächtiger Grauwolf. Er sprach zu ihnen in der furchtbaren Sprache der Warge. Gandalf verstand sie, Bilbo verstand nichts, aber es schauderte ihn, denn es klang, als ob es sich um nichts anderes als tückische Grausamkeiten handelte, was es in Wirklichkeit ja auch war. Dann und wann antworteten im Kreis aller Warge, alle Warge ihrem grauen Anführer, und ihr schreckliches Geschrei ließ den Hobbit fast aus seiner Kiefer fallen. Obgleich Bilbo kein Wort verstand, möchte ich euch doch berichten, was Gandalf hörte. Warge und Orks halfen oft einander bei ihren üblen Vorhaben. Zwar wagen sich Orks gewöhnlich nicht weit aus ihren Bergen heraus, aber wenn sie vertrieben werden und sich einen neuen Unterschlupf suchen müssen oder wenn sie in den Krieg ziehen, glücklicherweise war das seit langer Zeit nicht mehr geschehen. Aber in jenen Tagen unternahmen sie allerlei Streifzüge, um Nahrungsmittel zu rauben oder Sklaven, die für sie arbeiten mussten. Dann nahmen sie oft die Warge als Kumpane und teilten den Raub mit ihnen. Manchmal ritten sie auf Wagen wie Menschen auf Pferden. Nun schien es, dass gerade für diese Nacht ein großer Ork-Streifzug geplant war. Die Wage waren gekommen, um die Orks zu treffen, aber die Orks hatten sich verspätet. Der Grund war zweifellos der Tod des großen Ork und die Aufregung, die von den Zwergen, Bilbo und dem Zauberer verursacht worden war. Wahrscheinlich jagten sie doch immer hinter ihnen her. Trotz der Gefahren dieses abgelegenen Landes waren kühne Menschen kürzlich von Süden her zurückgekehrt. Sie fällten Bäume, um sich feste Plätze in den lichteren Talwäldern und lang den Flussufern zu bauen. Sie waren zahlreich und tapfer und vorzüglich ausgerüstet, und selbst die Waage wagten es nicht, sie am helllichten Tag anzugreifen, besonders wenn mehrere Menschen beisammen waren. Aber nun hatten die Waage verabredet, mit Hilfe der Orks bei Nacht einige der dem Gebirge am nächsten liegenden Ansiedlung zu überfallen. Wäre ihr Plan gelungen, dann hätte niemand den nächsten Tag gesehen, alle wären getötet worden, bis auf die wenigen, die die Orks als Gefangene in ihre Höhlen geschleppt hätten. Das war eine schreckliche Geschichte, was Gandalf da hörte. Nicht nur wegen der tapferen Waldmenschen und ihrer Frauen und Kinder, sondern auch wegen der Gefahr, in die er und seine Freunde geraten war. Die Warge waren ärgerlich und verblüfft, dass sie sie ausgerechnet auf ihrem Versammlungsplatz vorfanden. Sie müssten sie für Freunde der Waldmenschen halten, die zum Spionieren gekommen waren und Nachricht über die Absichten der Waage hinunter in die Täler bringen wollten. Das aber hätte Wölfe und Orks in eine furchtbare Schlacht verwickelt, anstatt ihnen Gefangene einzubringen, und Menschen, die, plötzlich aus dem Schlaf geweckt, mühelos verschlungen werden konnten. Die Waage hatten also keineswegs die Absicht abzuziehen und die Gesellschaft da oben in den Bäumen entkommen zu lassen, jedenfalls nicht vor dem nächsten Morgen. Vorher aber, sagten sie, würden die Orks-Soldaten aus den Bergen eintreffen. Und Orks können auf Bäume klettern. Oder sie fällen sie ganz einfach. Nun könnt ihr verstehen, warum Gandalf, während er ihrem Heulen und Kläffen zuhörte, sich zu fürchten begann. Wenn er auch ein Zauberer war, so spürte er doch, dass er mit seinen Freunden an einem ausnehmend schlechten Platz saß und, recht betrachtet, noch lange nicht entkommen war. Aber er gab die Hoffnung nicht auf. obgleich er von seinem luftigen Sitz aus, der noch dazu von Wölfen umringt war, nicht viel unternehmen konnte. Gandalf sammelte große Kiefernzapfen von den Zweigen seines Baumes. Dann brannte er einen mit heller blauer Flamme an und warf ihn zischend in den Kreis der Wölfe hinunter. Der Kienzapfen traf einen auf dem Rücken und sofort fing sein zottiges Fell Feuer. Entsetzlich kläffend sprang der Warg hin und her. Dann folgte ein neuer Wurf und wieder einer in blauen Flammen, einer in roten und einer in grünen. Die Kiefernzapfen zersprangen auf der Erde mitten im Kreis und zerstoben in bunten Funken und Rauch. Ein besonders großer traf den Anführer der Wölfe auf die Nase. Er sprang 10 Fuß hoch in die Luft. Dann raste er im Kreis herum, raste und biss, und in Angst und Entsetzen schnappte er sogar nach den anderen Wölfen. Die Zwerge und Bilbo schrien und jubelten. Die Raserei der Wölfe war grausig anzusehen. Ihr Aufruhr erfüllte den ganzen Wald. Wölfe fürchten seit jeher das Feuer. Und dies war das Schrecklichste und Unheimlichste, das ihnen je begegnet war. Wenn ein Funke in ihr Fell schoss, setzte er sich fest und brannte sich ein, und wenn sie sich nicht schnell auf der Erde wälzten, standen sie bald in Flammen. Überall auf der Lichtung wälzten sich Wölfe, die die Funken auf ihren Rücken zu löschen versuchten, während diejenigen, die bereits brannten, heulend umherrasten und andere in Brand setzten, bis ihre eigenen Freunde sie wegjagten. Schreiend und jammernd flohen sie die Hänge hinunter, um Wasser zu suchen. »Was ist das bloß für ein Aufruhr heute Nacht im Wald?« fragte der Fürst der Adler. Schwarz saß er im Mondlicht auf der Spitze eines einsamen Gipfels in den Felsen des östlichen Gebirgsrandes. »Ich höre die Stimme der Wölfe. Sind die Orks wieder einmal auf Unheil aus in den Wäldern?« Er erhob sich in die Luft und sogleich erhoben sich von den Felsen auf beiden Seiten 2 Wachen und folgten ihm. Sie kreisten hinauf in den Himmel und schauten hinab, auf den Ring der Wölfe, ein winziger Fleck tief unten, aber Adler haben scharfe Augen und können winzige Dinge auf große Entfernung erkennen. Der Fürst der Adler aus den Nebelbergen hatte Augen, mit denen er, ohne zu zwinkern, in die Sonne blicken und mit denen er ein Kaninchen, das sich eine Meile tief unten auf der Erde bewegte, selbst im Mondlicht ausmachen konnte. Obgleich er die Gesellschaft in den Bäumen nicht bemerkte, konnte er doch das Hin- und Herrennen der Wölfe und die winzigen Feuerblitze erkennen. Schwach drangen das Heulen und Klagen aus der großen Tiefe bis zu ihm hinauf. Auch konnte er den Schimmer des Mondes auf den Speeren und Helmen der Orks sehen, als lange Züge dieses verschlagenen Volkes aus ihrem Ausfalltor den Berg hinabkrochen und sich in den Wald ergossen. Adler sind keine freundlichen Vögel, manche sind feige und grausam, aber die alte Rasse der nördlichen Gebirge, die mächtigsten aller Vögel, war stolz und stark und edelherzig. Diese Vögel mochten die Orks nicht und fürchteten sie auch nicht. Wenn sie überhaupt Notiz von ihnen nahmen, selten nur, denn solche Geschöpfe fraßen sie nicht, dann schwangen sie sich über sie und trieben sie kreischend in ihre Höhlen zurück. Oft genug vereitelten sie so üble Taten der Orks. Die Orks ihrerseits hassten die Adler und fürchteten sie, aber sie konnten weder ihre luftigen Horste erreichen, noch sie auf andere Art aus den Bergen vertreiben. In dieser Nacht war der Fürst der Adler sehr neugierig, was dort unten vor sich ging. Er befahl zahlreiche andere Adler zu sich. Sie flogen sogleich von den Bergen fort, flogen langsam kreisend immer tiefer zum Ring der Wölfe und ihrem Treffplatz mit den Orks hinab. Das war eine glückliche Wendung, denn schrecklich genug ging es dort unten zu. Die Wölfe, die Feuer gefangen hatten und in den Wald gerannt waren, hatten ihn an mehreren Stellen in Brand gesetzt. Es war Hochsommer. Und auf der Ostseite des Gebirges hatte es lange Zeit nicht mehr geregnet. Vergilbte Farnkräuter, dürre Zweige, der dichte Nadelteppich und abgestorbene Bäume standen bald in Flammen. Rund um die Lichtung der Waage loderte das Feuer. Doch die Wolfswachen verließen die Bäume nicht. Verrückt und rasend geworden sprangen sie heulend um die Stämme, verwünschten die Zwerge in ihrer schrecklichen Sprache. Die Zungen hingen ihnen aus dem Maul und ihre Augen leuchteten rot und feurig wie die Flammen. Dann kamen plötzlich laut schreiend die Orks angerannt. Sie dachten, es sei eine Schlacht mit den Waldmenschen im Gange, aber als sie erfuhren, was in Wirklichkeit vorging, setzten sie sich vor Lachen auf den Boden oder schwangen ihre Speere und schlugen mit den Schäften gegen die Schilde. Orks fürchten das Feuer nicht, und bald hatten sie einen Plan gemacht, der ihnen sehr spaßig vorkam. Einige versammelten alle Wölfe auf einen Haufen, andere stapelten Farn und Strauchwerk um die Baumstämme, wieder andere liefen umher und stampften und traten und schlugen, bis nahezu alle Flammen gelöscht waren. Aber bei den Bäumen, in denen die Zwerge saßen, machten sie das Feuer nicht aus. Ja, sie nährten es mit Laub, dürren Ästen und Farnkraut. Bald hatten sie einen Ring von Feuer und Rauch um die Zwerge gelegt. Nach außen ließen sie den Ring nicht weiter fressen, aber allmählich schloss er sich so eng, dass die züngelnden Flammen die Scheiterhaufen unter den Bäumen erreichten. Rauch biss Bilbo in die Augen. Er konnte die Hitze der Flammen spüren und durch den Rauch sah er die Orks immer rundherum im Kreis wie Menschen um ein Midsommer-Freudenfeuer tanzen. Außerhalb des Ringes, der mit ihren Speeren und Äxten tanzenden Krieger, standen die Wölfe in respektvoller Entfernung, lauerten und warteten. Bilbo konnte hören, wie die Orks ein schreckliches Lied anstimmten. 15 Vögel in 5 hohen Föhren, singt und lasst euch vom Feuer nicht stören, doch diesen Vögeln fehlen die Schwingen, sagt, was soll man mit ihnen beginnen? Sind sie am Ende zu mager geraten, holt schnell das Fett, um sie lecker zu braten. Dann hielten sie inne und riefen, fliegt weg, kleine Vögel, fliegt weg, wenn ihr könnt, kommt herunter, kleine Vögel, oder ihr werdet in euren Nestern gebraten, singt, singt, kleine Vögel, warum singt ihr denn nicht? Trollt euch, Kinderchen, rief Gandalf als Antwort. Es ist verboten, Vogelnester auszunehmen. Kleine Jungen werden bestraft, wenn sie mit Feuer spielen. Er sagte das, um sie wütend zu machen und ihnen zu zeigen, dass er sich nicht einschüchtern ließ, obgleich er natürlich Angst hatte und das, obwohl er ein Zauberer war. Aber sie kehrten sich nicht daran, fuhren fort zu singen und bald hatten die Flammen Gandalfs Baum erfasst und die anderen Bäume brauchten auch nicht mehr zu warten. Die Borke fasste Feuer, in den unteren Ästen begann es zu krachen. Da kletterte Gandalf in die Spitze seiner Kiefer. Im Wipfel angekommen, ließ er plötzlich seinen Zauberstab furchtbare Blitze speien. Gandalf war fertig zum Sprung hinab von der Höhe, mitten in die Speere der Orks hinein. Das wäre sein Ende gewesen. Gewiss, er hätte vielen von ihnen niedergestreckt und wenn er sich wie ein Donnerschlag auf sie herabgestürzt hätte, aber er sprang nicht, denn in diesem Augenblick glitt der Fürst der Adler herab, griff ihn mit seinen Klauen und weg war er. Die Orks schrien vor Wut und Überraschung auf. Laut kreischte der Fürst der Adler. Gandalf hatte ihn bewogen, die großen Vögel, die ihn begleiteten, erneut zurückfliegen zu lassen. Sie kamen wie riesige schwarze Schatten herab, die Wölfe jaulten und knirschten mit den Zähnen, die Orks schrien und stampften vor Wut und schleuderten ihre schweren Speere vergeblich in die Luft. Über ihnen rauschten die Adler, das dunkle Sausen ihrer schlagenden Schwingen warf sie zu Boden oder trieb sie davon. Mit ihren Klauen zerrissen sie den Orks das Gesicht, andere Vögel flogen in die Baumwipfel und ergriffen die Zwerge, die so hoch hinaufgekrabbelt waren, wie sie es nur wagen konnten. Aber der arme kleine Bilbo wurde wieder einmal beinahe vergessen. Er schaffte es gerade noch, Doris Bein zu schnappen, als Dori als letzter von allen weggetragen wurde. Und so stiegen sie aus dem Tumult und den Flammen auf. Bilbo baumelte in der Luft und seine Arme drohten zu zerreißen. Tief unter ihnen irrten Wölfe und Orks überall in den Wäldern umher. Einige wenige Adler kreisten noch immer über dem Schlachtfeld. Die Flammen in den Bäumen sprangen plötzlich hoch über die äußersten Wipfelzweige hinaus. Prasselnd gingen sie in Feuer auf. Bilbo war wirklich zur rechten Zeit entkommen. Bald wurde der Brandschein unter ihnen schwächer, er starb zu einem roten Glühen auf schwarzem Grund. Die Adler flogen mit Gandalf, den Zwergen und dem Hobbit hoch in den Himmel hinauf, stiegen während der ganzen Zeit in mächtigen, weiten Kreisen. Diesen Flug vergaß Bilbo nie. Er baumelte an Doris Fersen und jammerte, »Meine Arme, meine Arme!« Aber Dori stöhnte, »Meine Beine, meine Beine!« Das Schönste war, dass die Höhenluft Bilbo schwindelig machte. Gewöhnlich wurde es ihm schon merkwürdig zumute, wenn er über den Rand einer kleinen Klippe schaute, und Leitern hatte er niemals gemocht, geschweige denn Bäume, da er bisher noch nicht die Verlegenheit gekommen war, vor Wölfen fliehen zu müssen. So könnt ihr euch vorstellen, wie ihm alles davonschwamm, wenn er zwischen seinen baumelnden Zehen hindurch nach unten blickte, die dunklen Länder tief unter sich und hier und da eine Felswand oder ein Strom in den Ebenen im Mondlicht aufleuchten sah. Die bleichen Spitzen des Gebirges kamen näher, mondhelle Felszacken, die aus schwarzen Schatten herausstachen. Ob Sommer oder nicht, es kam Bilbo eisig kalt vor. Er schloss die Augen und überlegte, ob er sich noch länger festhalten konnte. Dann stellte er sich vor, was geschehen würde, wenn er es nicht mehr täte. Er fühlte sich sterbenskrank. Der Flug endete gerade zur rechten Zeit, kurz bevor seine Arme nachgaben. Er ließ Doris Fersen los und fiel auf die raue Plattform eines Adlerhorstes. Da lag er nun, ohne ein Wort zu sagen, und in seinen Gedanken mischten sich Staunen und Furcht, Staunen, dass er aus dem Feuer errettet worden war, und Furcht, dass er von diesem engen Fleck in die tiefen Schatten ringsum hinabstürzen könnte. Sein Kopf brummte nach all den entsetzlichen Abenteuern der letzten Tage, in denen es nahezu nichts zu essen gegeben hatte. Und er hörte sich selbst laut sagen, jetzt weiß ich, wie es einem Stück Speck zumute ist, wenn es plötzlich mit einer Gabel aus der Pfanne gespickt und zurück in die Speisekammer gelegt wird. Nein, das wisst ihr nicht, hörte er antworten. Der Speck weiß, dass er früher oder später zurück in die Pfanne wandert. Wir hoffentlich nicht. Außerdem sind Adler keine Gabeln. Oh nein, kein bisschen wie Gabeln, sagte Bilbo, setzte sich auf und betrachtete ängstlich den Adler, der dicht neben ihm kauerte. Er wunderte sich, was für ein Unsinn er noch geredet hatte und ob es der Adler vielleicht krumm genommen habe. Einem solchen Vogel sollte man nicht raubeinig kommen, wenn man nur so groß wie ein Hobbit ist und noch dazu nachts in einem Adlerhorst sitzt. Der Adler wetzte nur seinen Schnabel an einem Stein, strich seine Federn glatt und nahm keine Notiz. Bald kam ein anderer Vogel herangeflogen. Der Fürst, der Adler bittet euch, die Gefangenen zur großen Felsplatte zu bringen, schrie er und strich wieder ab. Der schweigsame Vogel nahm Dori sogleich in seine Klauen, flog mit ihm in die Nacht hinaus und ließ Bilbo allein. Der Hobbit hatte kaum noch Kraft, darüber nachzudenken, was der Bote mit den Gefangenen gemeint hatte. Und als er sich gerade vorstellte, wie er, einem Kaninchen gleich, zum Nachtmahl zerrissen wurde, kam auch die Reihe an ihn. Der Adler kehrte zurück, griff mit seinen Klauen von hinten Bilbos Jacke und schwang sich in die Luft. Diesmal flog er nur einen kurzen Weg. Bilbo, zitternd vor Angst, wurde auf einer breiten Felsplatte an einer Gebirgswand niedergelegt. Hier herauf führte kein Weg, es sei denn, man konnte fliegen. Und einen Weg hinab gab es auch nicht, es sei denn, man sprang über einen Abgrund. Bilbo fand all die anderen mit dem Rücken zur Bergwand sitzen. Der Fürst der Adler war ebenfalls da und sprach mit Gandalf. Es schien, als ob Bilbo nach alledem noch nicht verspeist werden sollte. Der Zauberer und der Adlerfürst kannten einander. Offenbar standen sie auf freundschaftlichem Fuß. Tatsächlich hatte Gandalf, der oft im Gebirge gewesen war, den Adlern einst einen Dienst erwiesen und ihren Fürsten von einer Pfeilwunde geheilt. Wie ihr also seht, bedeutet Gefangene nichts anderes als Gefangene, die aus den Händen der Orks errettet worden waren und nicht Gefangene der Adler. Als Bilbo der Rede Gandalfs lauschte, erfuhr er, dass sie nun endlich wirklich und wahrhaftig aus den schrecklichen Bergen entkommen würden. Der Zauberer besprach mit dem großen Adler den Plan, wie man die Zwerge, ihn selbst und Bilbo weit forttragen und unten auf ihren Weg durch die Ebenen absetzen konnte. Der Fürst der Adler wollte sie keinesfalls dorthin bringen, wo Menschen lebten. Mit ihren großen Eisenbogen schießen sie auf uns, sagt er, denn sie glauben, wir wären hinter ihren Schafen her. Und wenn es ein andermal wäre, hätten sie sogar recht. Nein, wir sind froh, dass wir den Orks ihr Spiel verdorben haben und euch unseren Dank abstatten konnten. Aber wir wollen unsere Haut nicht für Zwerge zu Markte tragen. Sehr richtig, bemerkte Gandalf. Bringt uns wohin und soweit ihr wollt. Wir sind euch schon genug zu Dank verpflichtet, aber inzwischen sterben wir vor Hunger. Ich bin schon beinahe tot, sagte Bilbo mit weicher, leiser Stimme, die niemand hörte. »Dem kann vielleicht abgeholfen werden«, erwiderte der Fürst der Adler. »Später hättet ihr ein leuchtendes Feuer auf der Felsplatte sehen können und rundherum die Gestalten der Zwerge, die da kochten und brutzelten, und ein feiner Bratengeruch breitete sich aus. Die Adler hatten trockenes Holz heraufgebracht, Kaninchen, Hasen und ein kleines Schaf. Die Zwerge dagegen hatten alle anderen Vorbereitungen übernommen. Bilbo aber fühlte sich viel zu weich in den Knien, um zu helfen.« Übrigens war es auch nicht das Richtige für ihn, Kaninchen das Fell über die Ohren zu ziehen oder Fleisch zu zerlegen, denn er war es gewohnt, dass ein Fleischer ihm alles fertig ins Haus lieferte. Oin und Gloin hatten die Zunderbüchse verloren, Zwerge benutzen selbst heute noch keine Streichhölzer. Nachdem Gandalf das Feuer in Gang gesetzt hatte, legte er sich ebenfalls nieder. So endeten die Abenteuer in den Nebelbergen. Bald war Bilbos Magen wieder voll. Er fühlte sich wohl und spürte, dass er zufrieden einschlafen würde, obgleich er in Wirklichkeit Brot und Butter den an den Stöcken gerösteten Fleischstücken vorgezogen hätte. Er rollte sich ein und schlief auf den harten Felsen besser als jemals in seinem Federbett daheim. Aber während der ganzen Nacht träumte er von seinem Haus, wanderte im Schlaf durch die verschiedenen Zimmer und suchte etwas, das er nicht finden konnte. Ja, er konnte sich nicht einmal entsinnen, wie es aussah.